werden. Popstars, Meister aller Klassen. Popstars, feinst in den Massen. Popstars, immer neue Liebe. Popstars, leben ihre Liebe. Popstars, leben uns die Sorgen. Popstars, leben nur bis morgen. Wir bringen dich nach oben. Wir bringen dich kurz raus. Du singst dann unsere Lieder. Wir suchen alles für dich aus. Du bist nur einer von Millionen. Die anderen warten schon. So geh raus und gib jetzt alles. Vielleicht besteigst du ja den Thron. Popstars wollen alle werden. Popstars, größte Wunsch werden. Popstars, weiß alle Gassen. Popstars, weiß in ihren Massen. Popstars, immer neue Liebe. Popstars, lieben ihre Dinge. Popstars, nehmen uns die Sorgen. Popstars, leben nur bis morgen. Wir bringen dich nach oben. Wir bringen dich groß raus. Wir haben die Kontakte. Im Business kennen wir uns aus. Hier geht es um Millionen. Hier gibt's einen Businessplan. Das Geschäft muss sich lohnen. Nur darauf kommt es an. Und wenn du glaubst, dass du ein Künstler bist, dann probier's doch einfach aus. Du wirst schon sehen, was passiert. Du spielst vor einem leeren Haus. Mit uns wird dir das nicht passieren. Du singst so la la la la la. Und du bist ein Star. Wir bringen dich nach oben. Wir bringen dich kurz raus. Wir nehmen drei Akkorde. Wir machen Hits daraus. Du bist nur einer von Millionen. Vielleicht etwas talentiert. Aber spielst du nicht nach den Regeln, bist du gleich wieder abserviert. Und wenn du glaubst, dass du ein Künstler bist, dann probier's doch einfach aus. Du wirst schon sehen, was passiert. Du stehst vor einem leeren Haus. Mit uns wird dir was nicht passieren. Du singst so la la la la.